uns erblinden, Götter. Wir sind die Schatten unserer blinden Götter. Schatten unserer blinden Götter. Weil wir lieben wollen, sind wir schon am Passen. Weil wir den Frieden träumen, führen wir den Krieg. Wir sind die Schatten unserer blinden Götter. Wir sind die Schatten unser blinden Götter. Weil wir die Macht nicht haben, stehen wir gegen Mächte. Weil wir den Grund nicht kennen, treiben wir auf Gründe. Und leider. Wir haben eine Schlagzeugmaschine auf dem Zimmer. Entschuldigung. Ich finde die Schlagzeugmaschine nicht schlecht. Ja, bloß der Dichter. So wie du das gemeint hast, wird ja. Ich glaube nicht, dass wir das machen. Der hätte was mehr aus für die Plastik machen sollen, denke ich. Also, das geht nicht hier so halb und halb. Ja, aber ich glaube schon, dass du in dem Schwebenzustand. Weil wir lieben wollen, denn schon am Passen. Ich meine, das ist hier schon, du hast das Blähre Weiß verloren. Weil wir den Frieden träumen, hören wir den Frieden. Das ist sofort emotional ergriffen und... Nicht doch wunderbar. Aber... reingefallen. Also, ja. Ich wäre dafür, wenn du zu Saxophon spielst. Versuchst die Harmonie nachzuspielen, wird automatisch... Aber du spielst den Text vielleicht gar nicht mehr. Den brauchen wir nicht verstehen. Oh nein. Ich versuche, wenn du den ganzen Saum ein kurzes, schnelles Stück machst.